Ihr könnt mir alles begründen. Ihr könnt mal aufstehen, damit wir euch sehen. Wir sind, wo neu ist und wahr. Wir sind eckig, kantig, fad. Wir sind goldig anzusehen. Wir haben ne super enge Hose, die einen quetscht, aber das Famose ist, das mögen wir wegen euch. Wir sehen alt aus, jung aus, schön, je nachdem, wie genehm, wie gewünscht. Wir sind ihr, wir sind so wie ihr, wir sind euch und all und uns, wir werden gerne wir, wir werden gerne wir mit euch. Wir hören sie. Surfen, wenn ihr's wart, waren wir auch Smurfen. Wir sind alles, wir sind adaptiv. Kino, Wein, Hochgut essen oder sonntags in die Messe, auf die Messe. Sportartikel oder Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben einen viel zu engen Kragen, kriegen kaum Luft, würden es gerne wagen, was zu sein. Würdet ihr uns fragen? Wir haben's gesehen, haben's gesagt, haben uns alles schon mal ausgedacht. Und jetzt warten wir nur auf euch. Wir sind hier, wir sind so wie ihr. Wir sind euch und all an uns, wir werden gerne wir. Wir werden gerne wir mit euch. Euch und alle und uns, wir wären gerne ihr. Wir sind ihr, wir wären gerne so wie ihr. Wir wären gerne so wie ihr.